Anton Tschechow. Der Mord. Auf der Eisenbahnstation Progonaja fand der Abendgottesdienst statt. Vor dem großen, grell, auf goldenem Hintergrund gemalten Heiligenbilde drängte sich die Schar der Bahnhofsangestellten, die mit ihren Frauen und Kindern erschienen waren, und auch die Holzhacker und Holzsäger, die in der Nähe der Eisenbahnlinie beschäftigt waren. Alle schwiegen, bezaubert vom Glanz der Lichter und benommen vom Heulen des Schneesturms, der sich, unerfindlich warum, plötzlich erhoben hatte, obwohl es der Vorabend von Maria Verkündigung war. Den Abendgottesdienst versah ein alter Priester aus Werdenjapino. Für den Gesang waren ein Psalmsänger und Matwej Terechow da. Als der Abendgottesdienst zu Ende war, gingen alle leise fort. Und aufs Neue wurde es dunkel und öde. Es brach jene Stille herein, die es nur auf Eisenbahnstationen gibt, die einsam im Felde oder im Walde stehen, vom Winde so sehr umweht, dass man außer ihm nichts mehr hört und nur noch die Einöde spürt, die ringsum herrscht. Die ganze Schwermut des langsam verrinnenden Lebens. Matwej wohnte unweit vom Bahnhof in der Schankwirtschaft seines Vetters. Allein, er wollte noch nicht nach Hause. Er setzte sich zu dem Bahnhofsrestaurateur hinter die Theke und erzählte halblaut. In unserer Ofenkachelfabrik gab es einen besonderen Sängerchor. Und ich muss Ihnen sagen, dass wir, obwohl wir nur ungeschulte Kräfte waren, dennoch ganz vortrefflich sangen. Wir wurden häufig eingeladen, in die Stadt zu kommen. Und wenn es geschah, dass der Vikar, Erzbischof Johann, in der Dreifaltigkeitskirche die Messe las, dann sangen die bischöflichen Sänger auf der rechten Seite des Kirchenchores und wir auf der linken. Allerdings beklagte man sich in der Stadt darüber, dass wir zu gedehnt sängen. Die von der Fabrik, sagte man, dehnen alles zu sehr aus. Es ist freilich wahr. Die Anrufung des Andreas und die Hymnen begannen wir um 7 Uhr und beendeten sie erst nach 11, sodass es manchmal, wenn wir zur Fabrik zurückkehrten, schon 1 Uhr war. Aber schön war es, seufzte Matwej. Sehr schön sogar, Sergej Nikanoritsch. Matwej Terechow war noch nicht alt. Er mochte 45 Jahre alt sein. Doch war sein Gesichtsausdruck kränklich, sein Antlitz voll von Runzeln und sein dünnes, durchsichtiges Bärtchen schon völlig ergraut, was alles dazu beitrug, ihn um viele Jahre älter erscheinen zu lassen. Er sprach mit einer schwachen und vorsichtigen Stimme und griff, wenn er hustete, häufig an die Brust. In solchen Augenblicken trat etwas Unruhiges und Erregtes in seinen Blick, wie man es sonst nur bei sehr argwöhnischen Menschen sieht. Er konnte nie mit Bestimmtheit sagen, was ihm eigentlich wehtat, doch er liebte es, umständlich davon zu erzählen, wie er einstmals auf der Fabrik einen zu schweren Kasten gehoben und sich dabei überhoben hätte und wie hierdurch eine Brechung entstanden wäre, die ihn gezwungen hätte, seinen Posten in der Kachelfabrik niederzulegen und nach Hause zurückzukehren. Was er aber unter der Brechung verstand, das könnte er niemand erklären. »Ich muss gestehen, ich liebe meinen Vetter nicht«, fuhr er fort und schenkte sich dabei Tee ein. »Zwar ist er älter als ich, und ich weiß, dass es eine Sünde ist, jemand zu verurteilen und fürchte Gottes Wort, aber das kann ich nicht mehr ertragen. Ein hochmütiger und finsterer Mensch ist er, zänkisch gegen seine Verwandten, der Quälgeist seiner Arbeiter und zudem ganz und gar nicht gottesfürchtig. Vorigen Sonntag noch bat ich ihn freundlich, wie wäre es, Brüderchen, fahren wir doch nach Pachomowo zur Messe. Er aber antwortete darauf, dort fahre ich nicht hin, der dortige Pope, sagte er, ist ein Kartenspieler. Und auch hierher wollte er heute nicht kommen, denn der Priester aus Werdenjapino, sagte er, raucht und trinkt Schnaps. Mit einem Wort, er liebt die Geistlichkeit nicht. Darum liest er auch die Messe für sich selber und ebenso die Horen und die Vesper. Und sein Schwesterchen hilft ihm dabei anstelle des Küsters. Er singt »Lasset uns vor den Herrn treten« und mit einem dünnen Stimmchen fällt sie ein »Herr, erbarme dich unser«. Eine Sünde ist es und nichts weiter. Jeden Tag rede ich ihm zu, kommen Sie doch zur Vernunft, Brüderchen, bereuen Sie, Brüderchen. Aber er achtet nicht einmal darauf. Sergei Nikanoritsch, der Bahnhofsrestaurateur, schenkte derweil 5 Teegläser ein und trug sie auf einem Tablett in den für Damen reservierten Raum. Doch kaum hatte er ihn betreten, da drang von dort ein wüstes Schreien heraus. »Nennst du das Servieren, du Ferkelrüssel? Du weißt ja gar nicht, was Servieren heißt!« Es war die Stimme des Bahnhofsvorstehers. Ein zaghaftes Gemurmel wurde vernehmbar und gleich darauf wieder das zornige und scharfe Schreien »Hinaus!« Verlegen kehrte der Bahnhofsrestaurateur zurück. »Es gab eine Zeit, da stellte ich sogar Grafen und Fürsten zufrieden«, sagte er leise. »Jetzt aber soll ich, wie Sie sehen, nicht einmal mehr Tee servieren können. In Anwesenheit der Damen und des Priesters«, hat er mich beschimpft. Der Bahnhofsrestaurateur Sergei Nikanoritsch hatte einmal über viel Geld verfügt und das Restaurant in einem großen Bahnhof gepachtet, dem Bahnhof einer Stadt, in der die Gouvernementsverwaltung saß, dem Knotenpunkt 2 wichtiger Linien. Damals ging er im Frack und trug eine goldene Uhr. Aber seine Geschäfte gingen schlecht. Er verschwendete sein Geld an allzu kostbares Service, die Bedienung bestahl ihn, und da er sich nach und nach immer mehr in Schulden stürzte, musste er mit der Zeit auf einen anderen Bahnhof übergehen, auf dem ein weniger reger Geschäftsbetrieb war. Hier verließ ihn seine Frau unter Mitnahme des ganzen Silbers, und so blieb ihm nichts anderes übrig, als an einen dritten Ort zu gehen, der wiederum von geringerer Bedeutung war, denn auf diesem gab es nicht einmal mehr warme Speisen. Und dann kam der 4. Ort. Da er immer häufiger wechselte und immer mehr herunterkam, war er schließlich in Progonaja gelandet und handelte nur noch mit Tee und billigem Schnaps und hatte als Speisen nichts als harte Eier und eine steinharte Wurst, die nach Tee roch und die er selber spöttisch die Musikantenwurst nannte. Eine Glatze bedeckte seinen ganzen Hinterkopf. Seine blauen Augen quollen hervor, und außerdem zeichnete ihn ein dichter Backenbart aus, den er häufig mit einem Kamm zurechtstrich, wobei er einen kleinen Taschenspiegel zu Hilfe nahm. »Spät kommt der Frühling in diesem Jahr«, meinte Matwej aufhorchend. »Es ist auch besser so. Ich liebe das Frühjahr nicht. Im Frühling ist es immer sehr schmutzig, Sergei Nikanoritsch. In den Büchern steht allerdings geschrieben, Frühling, die Vögel singen, die Sonne geht unter. Aber ist denn das so angenehm? Der Vogel ist ein Vogel und weiter nichts. Ich liebe eine angenehme Gesellschaft und gute Unterhaltung. Ich liebe, über Religion zu sprechen oder im Chor etwas Hübsches zu singen. Diese Nachtigallen aber und Blümchen, Gott mit ihnen.« Und er begann aufs Neue von der Kachelfabrik zu sprechen und vom Kirchenchor. Allein es gelang ihm nicht, den gekränkten Sergei Nikanoritsch zu beruhigen, der in einem fort mit den Achseln zuckte und etwas vor sich hin murmelte. Matwej wünschte ihm eine gute Nacht und ging nach Hause. Als Matwej das Haus betrat, roch es in allen Zimmern und sogar noch im Flur stark nach Weihrauch. Sein Vetter Jakob Iwanitsch war immer noch mit seinem Abendgottesdienst beschäftigt. In der Betkammer, in der das geschah, stand in der vorderen Ecke ein Heiligenschrank mit altertümlichen Heiligenbildern aus Großvaters Zeit mit vergoldeten Gewändern. Heiligenbilder alter und neuerer Ausführung schmückten rechts und links die Wände, einige waren hinter Glas, einige dagegen ohne. Auf dem Tisch, den ein bis zur Erde reichendes Tuch bedeckte, stand ein Heiligenbild, das Maria Verkündigung darstellte. Dort selbst befanden sich ein Kruzifix aus Zypressenholz und ein Weihrauchbecken. Es brannten Wachskerzen. Neben dem Tisch stand ein kleines Gebetpult. Als Matwej an der Kammer vorüberging, blieb er ein wenig stehen und schaute durch die Tür. Jakow Iwanitsch stand in dem Augenblick gerade am Gebetpult. Mit ihm betete seine Schwester Aglaja, eine große, dürre Alte in blauem Gewand mit einem weißen Kopftuch. Auch Jakow Iwanitschs Tochter Daschutka, ein 18-jähriges, hässliches, sommersprossiges Mädchen, befand sich dort. Sie war wie immer barfuß und trug dieselbe Kleidung, in der sie abends das Vieh getränkt hatte. »Ruhm dir, der uns das Licht gezeigt hat«, sprach Jakow Iwanitsch mit singender Stimme und verbeugte sich tief. Aglaja stützte das Kinn auf den Arm und fiel mit dünner, wimmernder und gedehnter Stimme ein. Oben aber, über der Decke, waren ebenfalls Stimmen, undeutliche Stimmen, die wie eine Drohung oder eine düstere Vorbedeutung klangen. In diesem zweiten Geschoss lebte seit der Feuersbrunst, die es einmal vor sehr langer Zeit gegeben hatte, kein Mensch mehr. Die Fenster waren mit Brettern zugenagelt und zwischen den Balken des Fußbodens lagen leere Flaschen. Jetzt heulte und pochte der Wind in diesen Räumen. Und es war ganz so, als liefe dort jemand umher und stolpere ständig über die Balken des Fußbodens. Die Hälfte des unteren Geschosses war der Schankwirtschaft vorbehalten, in der anderen Hälfte hausten die Terechows. Und wenn es manchmal geschah, dass betrunkene Reisende in der Wirtschaft lärmten, so konnte man in den Zimmern alles bis aufs letzte Wort hören. Matwej wohnte in einem Zimmer mit einem großen Ofen, das neben der Küche lag. Vormals, als hier noch ein Wirtshaus war, wurde jeden Tag in diesem Gemach Brot gebacken. In demselben Raum war hinter dem Ofen Daschutka untergebracht worden, denn sie hatte kein eigenes Zimmer. Ewig zirpten hier nachts die Heimchen und trieben die Mäuse ihr Wesen. Am Tage Maria Verkündigung saß Matwej, nachdem der Postzug vorbeigefahren war, aufs Neue in der Bahnhofsrestauration, trank Tee mit Zitrone und erzählte. Seine Zuhörer waren der Restaurateur und der Gendarm Schukow. »Ich war, wie ich Ihnen bemerken muss«, sagte Matwej, »schon in früherer Kindheit der Religion sehr zugetan. Ich zählte erst 12 Jährchen, da durfte ich schon in der Kirche die Apostel vorlesen, worüber meine Eltern einen großen Trost empfanden. Und in jedem Sommer ging ich mit meinem verstorbenen Mütterchen auf die Wallfahrt. Die anderen Kinder sangen derweil Lieder oder fingen Krebse. Ich aber war immer mit meinem Mütterchen. Die Erwachsenen lobten mich deswegen. Und auch ich selber empfand eine große Genugtuung darüber, dass meine Aufführung so gut war. Und als späterhin mein Mütterchen mich mit ihrem Segen zur Fabrik gehen ließ, sang ich auch dort nach getaner Arbeit den Tenor in unserem Kirchenchor und kannte kein schöneres Vergnügen. Es versteht sich von selber, dass ich keinen Schnaps trank und keinen Tabak rauchte und auf die Reinheit des Körpers Acht gab. Eine solche Lebensrichtung aber gefällt bekanntlich dem Feind des menschlichen Geschlechtes nicht. Und darum wollte er, der Verdammte, mich ins Verderben stürzen und begann damit, meinen Verstand zu verdüstern. Genauso, wie es jetzt meinem Vetterchen geschieht. Das erste war, dass ich ein Gelübde tat, am Montag keine der zur Fastenzeit verbotenen Speisen zu essen und Fleisch überhaupt nie. Und so kam denn im Lauf der Zeit eine Fantasie nach der anderen über mich. Die Fastenzeit fiel mir ganz und gar nicht schwer. Es war sogar, dass es mir, je mehr ich mir Mühe gab, desto leichter wurde. Hunger hatte ich nur in den ersten Fastentagen. Nach und nach aber gewöhnte ich mich dran. Es wurde mir immer leichter, und wenn die erste Woche zu Ende ging, machte es mir keinerlei Beschwerden mehr. In meinen Füßen hatte ich ein Gefühl, als ginge ich nicht auf der Erde, sondern auf Wolken. Ich hatte mir außerdem noch allerhand andere Pflichten auferlegt. Ich erhob mich nachts, um Verbeugungen bis zur Erde zu machen. Ich schleppte schwere Steine von Ort zu Ort und ging barfuß im Schnee, und natürlich trug ich auch Ketten. Einige Zeit darauf ging ich einmal zu einem Priester beichten, und da kam plötzlich die Versuchung über mich. dieser Priester da, musste ich denken, ist er nicht verheiratet? Und ein Fleischesser und Tabakraucher? Wie kann er wohl meine Beichte hören? Und welche Macht hat er, mir meine Sünden zu erlassen, wenn er noch sündiger ist als ich? Ich wage mich nicht einmal an das Fastenöl heran, aber er hat sicher schon seinen Stör gegessen. So ging ich denn zu einem anderen Priester. Dieser aber war ausgerechnet sehr feist. Er trug ein seidenes Messgewand und rauschte darin wie eine Dame und roch ebenfalls nach Tabak. So wanderte ich denn zum Kloster, um mich dort zum Abendmahl vorzubereiten. Allein auch dort kam mein Herz nicht zur Ruhe. Auch dort war mir immer, als lebten die Mönche nicht nach der Vorschrift. Und so konnte ich denn bald darauf keinen Ort finden, an dem mir der Gottesdienst zugesagt hätte. An der einen Stelle ging es zu schnell, an der zweiten sangen sie gar was Falsches, an der dritten war mit dem Messner was los. Häufig kam es vor, der Herr verzeihe mir die Sünde, dass ich in der Kirche stand und mein Herz vor Zorn bebte. Wie soll einer dabei beten? Mir war, als bekreuzigten sich die Menschen in der Kirche falsch und als hörten sie unandächtig zu. Wen ich auch anblickte, alles waren Säufer, Fleischfresser, Tabakraucher, Wollüstige, Kartenspieler. Ich war der Einzige, der nach den Geboten lebte. Der listige Teufel war wach, je länger, je mehr. Ich hörte bald danach auf, im Kirchenchor zu singen und ging schon nach kurzer Zeit überhaupt nicht mehr in die Kirche. Ich war zur Überzeugung gekommen, dass ich ein gerechter Mensch sei. Die Kirche aber stünde mir ihrer Unvollkommenheit wegen nicht länger an. Mit anderen Worten, ich war in meinem Hochmut gleich dem gefallenen Engel bis zur Unwahrscheinlichkeit eingebildet geworden. So versuchte ich denn, mir meine eigene Kirche zu errichten. Ich mietete bei einer tauben Bürgersfrau ein Zimmerchen hinter der Stadt, das neben dem Friedhof lag. Dort richtete ich mir meinen Betraum ein, einen ähnlichen, wie ihn der Vetter hat. Doch ich hatte außerdem noch große Leuchter und ferner ein echtes Weihrauchfass. In diesem meinem Betraum lebte ich nun nach den Vorschriften, die auf dem heiligen Berg Athos eingehalten werden. Das heißt, die Morgenmesse musste unweigerlich jeden Tag um Mitternacht anfangen. Vor den besonders wichtigen 20 Feiertagen aber dauerte mein Abendgottesdienst 10 Stunden und manchmal sogar 12 Stunden lang. Die Mönche haben nach ihrer Vorschrift freilich das Recht, gelegentlich sitzen zu dürfen. Ich aber wünschte, frömmer als die Mönche zu sein und stand darum beständig. Ich sprach und sang, so gedehnt ich nur immer konnte, mit Tränen im Auge, mit Seufzen und hoch erhobenen Armen, und begab mich, ohne geschlafen zu haben, direkt vom Gottesdienst zur Arbeit und betete sogar noch während der Arbeit. Kurze Zeit darauf verbreitete sich in der Stadt ein Gerücht. Matwej ist ein Heiliger. Matwej heilt die Kranken und die Tollen. Natürlich habe ich keinen einzigen jemals geheilt. Doch es ist ja bekannt, dass man, wo immer eine solche Irrlehre oder ein Schisma entsteht, vor dem weiblichen Geschlecht keine Ruhe mehr findet. Wie Fliegen auf den Honig, so stürzen sie sich darauf. Allerhand Weiberchen und alte Jungfern gewöhnten sich an, zu mir zu kommen. Sie verneigten sich vor mir bis zur Erde, küssten meine Hände und schrien, ich sei ein Heiliger und dergleichen. Ja, eine von ihnen sah um meinen Kopf sogar einen Schein. Schon bald war mein Betraum zu klein. Ich musste mir ein größeres Zimmer mieten. Und es war wahrhaftig der reine babylonische Turmbau über uns gekommen. Der Satan hatte endgültig Besitz von mir ergriffen und mit seinen verdammten Hufen das Licht vor meinen Augen verdeckt. Wir waren alle damals in gewisser Art besessen. Ich las, die Weiberchen und die alten Jungfern sangen, und wenn so eine dann lange nichts gegessen und nichts getrunken und einen Tag lang oder gar mehr gestanden hatte, konnte plötzlich der Taumel über sie kommen, als hätte sie das Fieber gepackt. Und dann schrie die eine und schrie die zweite. Es war ordentlich zum Erschrecken. Ich selbst zitterte wie ein Jude auf der Bratpfanne und wusste nicht einmal, aus welchem Grunde mir so geschah. Die Beine aber tanzten uns allen. Wahrhaftig, es ist sonderbar. Man will es gar nicht. Und doch springt man und schwenkt die Arme. Und außerdem dieses Schreien und Winseln. Wir tanzten und liefen hintereinander her und liefen, bis wir niedersanken. Auf diese Weise verfiel ich in wilder Besinnungslosigkeit der Unzucht. Der Gendarm lachte, wurde jedoch wieder ernst, als er bemerkte, dass außer ihm niemand lachte, und meinte, »Das ist ja wie bei den Molokanen. Ich habe gelesen, dass sie im Kaukasus alle so seien.« »Dennoch kam kein Blitz Gottes über mich«, fuhr Matwej fort, und bekreuzigte sich in der Richtung gegen das Heiligenbild, wobei er leise die Lippen bewegte. »Vermutlich hat mein verstorbenes Mütterchen im Himmel für mich gebetet. Eines Tages, als man mich in der Stadt bereits für einen Heiligen hielt und Damen und vornehme Herrschaften sogar schon heimlich zu mir kamen, um von mir Trost zu empfangen, ging ich zu unserem Fabrikherrn Ossip Walamitsch, um mich mit ihm zu versöhnen. Es war damals ein Versöhnungstag. Er aber verriegelte die Tür, und so blieben wir beide denn Auge in Auge allein. Er fing gleich ohne Umschweife an, mir die Wahrheit zu sagen. »Schon lange«, sagte er, »habe ich dich im Auge, mein Bester. Du scheinst zu glauben, dass du ein Heiliger seist. Nein, du bist kein Heiliger. Du bist ein Gottesabtrünniger, ein Ketzer und ein Bösewicht« und so weiter und so weiter. Ich kann Ihnen gar nicht wiedergeben, wie vernünftig und klug er sprach. Fast so, als wäre es gedruckt. Rührend war es. 2 Stunden lang sprach er auf mich ein. Seine Worte hatten mich erschüttert. Sie öffneten mir die Augen. Ich hörte ihm zu und brach in ein Schluchzen aus. »Sei von nun ab«, sagte er, »wie ein gewöhnlicher Mensch. Iss und trink, kleide dich und bete wie alle. Was aber darüber ist, das ist vom Übel. Deine Ketten sind vom Teufel, dein Fasten ist vom Teufel, dein Gebetraum ist auch vom Teufel. All das ist nichts als Hochmut.« Schon tags darauf, am reinen Montag, musste ich nach Gottes Fügung krank werden. Ich hatte mich überhoben. Man schaffte mich ins Krankenhaus. Ich litt außergewöhnlich und weinte bitter und betete viel. Ich musste immer denken, dass meine Straße aus dem Krankenhaus direkt zur Hölle führe, und starb fast daran. So lag ich denn mehr als ein halbes Jahr auf meinem Krankenlager. Aber als ich hinausgelassen wurde, war es mein erstes, mich ordentlich zum Abendmahl vorzubereiten und wieder ein Mensch zu werden. Ossip Walamitsch schickte mich nach Hause und gab mir folgende Belehrung mit. »Denk immer an das eine, Matwej, dass alles, was über die Gebühr geht, vom Übel ist. Und darum esse und trinke ich jetzt wie alle und bete gleichfalls wie alle. Da sehen Sie also, meine Herren, welcher Art die Geschichte meines Lebens ist. Genauso wie Ossip Walamitsch es mit mir tat, unterweise ich jetzt meinen Vetter und sein Schwesterchen und mache ihnen Vorhaltungen. Aber meine Stimme verhallt wie die des Rufers in der Wüste. Gott hat mir diese Gabe versagt.« Matwejs Erzählung hatte, wie man bemerken konnte, keinen Eindruck gemacht. Sergei Nikanoritsch wusste nichts darauf zu erwidern und machte sich daran, die Esswaren von der Theke fortzuräumen. Der Gendarm aber brachte das Gespräch darauf, wie reich wohl Jakow Iwanitsch Matwejs Vetter sein könnte. »Er hat zumindest 30.000, meinte er. Der rotbärtige Gendarm Schukow mit seinem feisten Gesicht, wenn er ging, zitterten seine Backen, der stets gesund und satt war, saß meist, wenn keine Vorgesetzten da waren, in bequemster Stellung da, wobei er die Beine übereinander schlug. Wenn er sprach, schaukelte er sich hin und her und pfiff wohl auch nachlässig. Sein Gesicht zeigte dann einen selbstzufriedenen und satten Ausdruck, als hätte er soeben erst zu Mittag gespeist. Er verfügte immer über Geld und sprach vom Geld mit der Miene eines großen Kenners. Er gab sich mit allerhand Vermittlungsgeschäften ab, und wenn jemand ein Gut verkaufen wollte oder ein Pferd oder einen alten Wagen, wandte man sich unweigerlich an ihn. »Ja, 30.000 dürfte er schon haben«, stimmte Sergei Nikanorich ein. »Ihr Großväterchen besaß ein ungeheures Vermögen«, meinte er dann, sich zu Matwej wendend, »ein ungeheures. Und er hinterließ alles ihrem Vater und ihrem Onkel. Ihr Vater starb, als er noch jung war. Nach seinem Tode steckte der Onkel alles ein, und diesem folgte natürlich Jakow Iwanitsch. Zu der Zeit, da sie mit ihrem Mütterchen Wallfahrten unternahmen und auf der Fabrik Tenor sangen, war man hier keineswegs müßig. Mithin kommen auf ihren Teil etwa 15.000, sagte der Gendarm und schaukelte sich. Die Schankwirtschaft gehört ihnen doch gemeinsam. Somit ist auch das Kapital gemeinsam. An ihrer Stelle hätte ich ihn schon längst verklagt. Und zwar hätte ich ihn erstens mal verklagt, außerdem aber hätte ich ihm, während die Sache läuft, in aller Stille nach und nach die Fresse blutig gehauen. Niemand liebte Jakow Iwanitsch. Denn wenn einer auf andere Art glaubt als die anderen, so regt es sogar jene Leute unangenehm auf, die im Allgemeinen dem Glauben gleichgültig gegenüberstehen. Außerdem liebte der Gendarm ihn aus dem Grunde nicht, weil er ebenfalls Pferde und gebrauchte Wagen verkaufte. »Sie haben keine Lust, mit dem Vetter zu prozessieren, weil Sie sowieso viel Geld haben«, sagte der Restaurateur zu Matwej und blickte ihn neidisch an. »Wer Geld hat, dem geht es gut. Aber was mich betrifft, ich werde vermutlich einst in dieser Lage krepieren müssen.« Matwej beteuerte, dass er durchaus kein Geld habe, doch Sergei Nikanorich wollte nichts davon hören. Erinnerungen an die Vergangenheit und alle die Kränkungen, die er jeden Tag hinnehmen musste, brachen über ihn herein. Seine Glatze war nass vom Schweiß, sein Antlitz rötete sich und seine Augen zwinkerten. »Verdammtes Leben«, rief er ärgerlich und schmiss eine Wurst auf den Fußboden. Man erzählte, dass das Wirtshaus noch unter Alexander I. von einer Witwe erbaut worden sei, die sich hier mit ihrem Sohn niedergelassen hatte. Sie nannte sich Avdotja Terechowa. Der dunkle Hof mit dem vorragenden Schutzdach und das ewig geschlossene Tor riefen, zumal in Mondnächten bei den Personen, die hier gelegentlich mit der Kutsche vorüberkamen, das Gefühl der Verlassenheit und einer grundlosen Unruhe hervor, als wohnten in diesem Hause Zauberer oder Räuber. Und noch ein jeder Kutscher, der hier vorüberfuhr, blickte sich scheu um und trieb die Pferde an. Man kehrte hier nur ungern ein, da die Hausherren immer unfreundlich waren und von den Reisenden hohe Preise verlangten. Sogar im Sommer war der Hof stets unsauber. Fette Schweine wälzten sich im Dreck und Pferde wanderten frei herum. Die Terechows handelten mit ihnen. Als späterhin die Eisenbahn kam, wurde hier in der ersten Zeit nur eine Hilfshaltestelle errichtet, die die einfache Bezeichnung Ausweichstelle führte. Doch schon nach etwa 10 Jahren wurde der jetzige Bahnhof Progonaja erbaut. Der Verkehr auf der alten Poststraße hatte fast ganz nachgelassen. Sie wurde nur noch von den Gutsbesitzern der Umgebung und von Bauern benutzt. Außerdem zogen im Frühjahr und im Herbst die Scharen der Arbeiter vorüber. Das Gasthaus war zu einer Schankwirtschaft geworden. Die obere Etage brannte ab. Das Dach war vor Rost bereits ganz gelb geworden. Der Vorbau war nach und nach eingesunken, aber immer noch wälzten sich auf dem Hof im Dreck die gleichen riesigen fetten Schweine, die genauso rosig und widerwärtig waren wie vordem. In der Wirtschaft wurde mit Tee, Heu, Hafer und Mehl gehandelt. Allein es wurde dort auch Schnaps und Bier verkauft, zum Trinken an Ort und Stelle oder zum Mitnehmen. Die alkoholischen Getränke wurden allerdings mit einiger Angst verkauft, denn niemand hatte sich je darum gekümmert, um eine Lizenz einzukommen. Alle Terechows zeichneten sich durch besondere Frömmigkeit aus, so dass sie sogar den Spitznamen die Gottesanbeter erhielten. Doch da sie wie Bären abseits von aller Welt hausten, jeden Verkehr mit Menschen mieden und alle Dinge immer nur mit dem eigenen Verstande zu erfassen bestrebt waren, neigten sie nur zu sehr zu allerlei Fantasien und Schwankungen des Glaubens. Und so kam es denn, dass jede Generation irgendwie auf ihre besondere Art gläubig war. Die Ahne Avdotja, die das Gasthaus erbaut hatte, war noch altgläubig gewesen. Ihr Sohn aber und ihre beiden Enkel, Matveis und Jakobs Väter, besuchten die rechtgläubige Kirche, sahen gerne in ihrem Hause Geistlichkeit und beteten vor den neuen heiligen Bildern mit genau derselben Frömmigkeit wie vor den Bildern aus alter Zeit. Der Sohn aß, als er alt geworden war, kein Fleisch mehr und auferlegte sich das Gelübde des ewigen Schweigens, da er jede Unterhaltung als Sünde ansah. Die Enkel aber hatten wiederum die Eigentümlichkeit, dass sie die Heilige Schrift nicht schlicht verstehen wollten, sondern immer einen geheimen Sinn in ihr suchten, und sie beteuerten, dass in jedem heiligen Worte irgendein Geheimnis enthalten sein müsse. Avdotjas Urenkel Matwej hatte schon in seiner frühesten Jugend viel durch seine Fantasie auszustehen und wurde von ihr fast zugrunde gerichtet. Ihr zweiter Urenkel, Jakob Iwanitsch, war rechtgläubig. Allein er hörte nach dem Tode seiner Frau auf, die Kirche zu besuchen und betete nur noch zu Hause. Sein Beispiel steckte die Schwester Aglaja an. Auch sie ging nicht mehr in die Kirche und gestattete es auch der Schutka nicht. Von Aglaja erzählte das Gerücht, dass sie in jüngeren Jahren in Velenjapino der Sekte der Geißler angehört hätte und dass sie auch jetzt noch insgeheim eine Geißlerin sei und eben aus diesem Grunde immer ein weißes Kopftuch trüge. Jakob Iwanitsch war 10 Jahre älter als Matwej. Er war ein schöner alter Mann. Sein Wuchs war hoch, sein breiter grauer Bart reichte ihm fast bis an den Gürtel und die dichten Brauen gaben seinem Gesicht einen finsteren, ja fast bösartigen Ausdruck. Er trug gewöhnlich eine lange Jacke aus feinem Tuch oder einen schwarzen Halbpelz und gab sich überhaupt immer Mühe, sich sauber und anständig zu kleiden. Überschuhe trug er sogar, wenn es trocken war. Er ging nie in die Kirche, da die Kirche seiner Ansicht nach die Gebote nicht hielt und da ferner die Geistlichen zu unerlaubten Zeiten Wein tranken und Tabak rauchten. In Velenjapino war es Sitte, dass man zur Frühmesse den Kanon ausließ und dass man sogar vor den großen Feiertagen keinen Abendgottesdienst hielt. Er aber hatte sich zur Gewohnheit gemacht, in seinem Hause an jedem Tage Gottesdienst zu halten und nie auch nur die geringste vorschriftsmäßige Zeile auszulassen. In seiner freien Zeit jedoch las er den anderen mit lauter Stimme das Leben der Heiligen vor. So las er denn, sang, weihräucherte und fastete. Doch nicht etwa, um hiermit etwas bei Gott zu erreichen, sondern nur der Ordnung halber. Der Mensch kann nicht ohne Glauben leben. Und der Glaube muss seinen geordneten Ausdruck finden. Und zwar an jedem Tage und in jedem Jahr und in ganz bestimmter Gesetzmäßigkeit. Sodass an jedem Morgen und an jedem Abend der Mensch sich Gott mit eben den Worten und Gedanken zu nähern hat, die für die gegebene Stunde und für den gegebenen Tag geziemend sind. Man muss leben und muss mithin so beten, wie es Gott gefällig ist. Und darum muss man an jedem Tage eben nur das lesen und singen, was Gott erwünscht ist. Das heißt, was vom Gesetz vorgeschrieben wird. So darf man zum Beispiel das erste Kapitel Johannes lediglich am Ostertag lesen. Von Ostern aber bis zu Christi Himmelfahrt darf man niemals Ruhm dir und Preis singen und dergleichen mehr. Die Erkenntnis dieser Ordnung und das Gefühl ihres Wertes bereiteten Jakob Iwanitsch, wenn er betete, viel Vergnügen. Wenn sich aber die Notwendigkeit für ihn einstellte, die festgesetzte Ordnung zu unterbrechen, und zum Beispiel zur Stadt zu fahren, um Waren einzukaufen oder auf die Bank zu gehen, dann quälte ihn das Gewissen und er fühlte sich sehr unglücklich. Als sein Vetter Matwej so unverhofft aus der Fabrik heimgekehrt war und sich in der Schenke wie im eigenen Hause niedergelassen hatte, wurde schon in den ersten Tagen die Ordnung durch ihn gestört. Er spürte nicht den geringsten Wunsch, gemeinsam zu beten. Er aß und trank seinen Tee nicht um die hergebrachte Stunde. Er stand spät auf und nahm sogar am Mittwoch und am Freitag Milch zu sich, wobei er seine schwächliche Gesundheit als Grund anführte. Fast jeden Tag drang er, wenn gebetet wurde, in den Betraum ein und rief: »Kommen Sie zur Vernunft, Vetterchen! Bereuen Sie, Vetterchen!« Solche Worte machten Jakow Iwanitsch ganz heiß. Aglaja aber konnte sich nicht zurückhalten und begann regelmäßig zu keifen. Nachts jedoch pflegte Matwej sich still in den Betraum zu schleichen und leise zu flüstern: »Vetterchen, Ihr Gebet ist Gott nicht gefällig. Denn es steht ja geschrieben: Versöhne dich erst mit deinem eigenen Bruder und bringe mir erst dann dein Opfer dar. Sie aber leihen Geld zu Wucherzinsen aus und handeln mit Schnaps. Gehen Sie in sich.« Jakow sah in diesen Worten Matwejs nichts als die üblen Phrasen leerer und untüchtiger Menschen, die ewig von Nächstenliebe sprechen, von Versöhnung und so weiter, doch nur aus dem einen Grunde, um nicht beten, nicht fasten und nicht die Heilige Schrift lesen zu müssen. Nur solche Menschen können verächtlich von Gewinn und Prozenten sprechen, und zwar lediglich aus dem Grunde, weil sie selber nicht zu arbeiten lieben. Arm sein, nichts sein Eigen nennen und nichts erspart haben, ist nämlich viel leichter erreicht als etwa reich sein. Trotzdem jedoch regte es ihn auf, und er konnte nicht mehr so beten wie früher. Kaum, dass er den Gebetraum betreten und das Buch geöffnet hatte, überkam ihn alsbald die Furcht, der Vetter könnte sogleich kommen, um ihn zu stören. Und so war es auch in der Tat. Matwej stellte sich immer bald darauf ein und rief mit bebender Stimme: »Kommen Sie zur Vernunft, Vetterchen! Gehen Sie in sich, Vetterchen!« Die Schwester keifte, und auch Jakow verlor jedes Mal die Beherrschung und schrie: »Fort aus meinem Hause!« Jener jedoch pflegte dann zu antworten: »Es ist doch unser gemeinsames Haus.« Jakow fuhr mit dem Singen und Lesen fort, aber es gelang ihm nie mehr, sich zu beruhigen. Und oftmals ertappte er sich selber dabei, dass er über der Lektüre der Heiligen Schrift ganz in seine Gedanken versunken war. Denn hielt er auch die Worte seines Vetters für dummes Zeug, so kamen sie ihm doch gerade in der letzten Zeit immer häufiger in den Kopf, besonders jenes, dass es dem Reichen schwer sei, ins Himmelreich einzugehen. Er musste immer daran denken, dass er vor 3 Jahren ein gestohlenes Pferd sehr vorteilhaft gekauft hatte und dass noch zu Lebzeiten seiner verstorbenen Frau einmal ein Säufer in seiner Schenke an den Folgen übermäßig genossenen Schnapses gestorben war. Nachts konnte er jetzt nicht mehr richtig schlafen. Beim geringsten Geräusch fuhr er auf und musste dann hören, dass auch Matwej schlecht schlief und ewig seufzte, da er sich nach seiner Kachelfabrik zurücksehnte. Und wenn Jakow sich nachts von der einen Seite auf die andere wälzte, musste er immer an das gestohlene Pferd denken und an den Säufer und an die Worte des Evangeliums vom Kamel. Es sah fast danach aus, als wollten wieder unklare Traumgespinste in ihm die Oberhand gewinnen. Wie mit einer gewissen Absicht schneite es in jenem Jahr, obwohl es bereits Ende März war, täglich. Winterlich rauschte der Wald, und man konnte kaum daran glauben, dass irgendwann einmal der Frühling kommen würde. Das Unwetter draußen war sehr danach angetan, Langeweile zu erwecken und Streitsucht oder sogar Hass. Nachts aber, wenn der Wind über das Dach strich, schien es, dass jemand im leeren Stockwerk oben hause. Und dann rückten die Einbildungen und Fantasien immer heftiger heran. Dann brannte der Kopf und kein Gedanke war mehr an Schlafen. Am Montag in der Karwoche hörte Matwej in seinem Zimmer schon in aller Frühe, wie Daschutka zu Aglaja sprach: »Onkel Matwej sagte kürzlich, Fasten, sagte er, sei ganz überflüssig.« Matwej erinnerte sich hierbei an das Gespräch, das er noch am Vorabend mit Daschutka geführt hatte, und fühlte sich plötzlich gekränkt. »Mädchen, begeh keine Sünde«, rief er mit stöhnender Stimme, die wie die eines Kranken klang. »Ohne zu fasten geht es absolut nicht. Selbst unser Herrgott hat 40 Tage lang gefastet. Ich erkläre dir nur, dass einem schlechten Menschen auch das Fasten nicht helfen könnte.« »Hör du nur auf die Fabrikleute. Die werden dich schon was Rechtes lehren«, meinte Aglaja spöttisch, während sie den Fußboden scheuerte. An Wochentagen scheuerte sie gewöhnlich den Fußboden und ärgerte sich hierbei immer über jeden. Jakow Iwanitsch rief nach ihr. Es war bereits Zeit, die Horen zu singen. Sie wusch sich, tat ein weißes Halstuch um und war, als sie in den Betraum zu ihrem geliebten Bruder trat, schon wieder still und demütig. Wenn sie mit Matwej sprach oder den Bauern in der Schenke Tee verabfolgte, war sie eine dürre, scharfäugige und böse Alte. In der Gebetkammer aber war ihr Antlitz rein und voller Rührung. Sie selber schien jünger geworden zu sein. Sie wusste zierlich zu knicksen und verstand sogar, die Lippen herzförmig zu spitzen. Still und klagend begann Jakow Iwanitsch, die Horen zu lesen, ganz so, wie er es immer tat, wenn die große Fastenzeit begann. Nachdem er eine Zeit lang gebetet, machte er eine kleine Pause, um zu hören, ob im Hause alles ruhig sei, und las dann weiter und empfand ein großes Vergnügen dabei. Er faltete die Hände zum Gebet, rollte die Augen, schüttelte den Kopf und seufzte tief. Plötzlich aber vernahm er Stimmen. Der Gendarm und Sergei Nikanoritsch waren zu Matwej zu Besuch bekommen. Jakow Iwanitsch schämte sich, laut zu sprechen und zu singen, wenn fremde Leute im Hause waren, und darum begann er auch jetzt, als er die Stimmen hörte, langsam und nur noch im Flüsterton seine Gebete herzusagen. Man konnte in der Betkammer hören, was der Bahnhofsrestaurateur sprach. »Der Tatar in Stepow verpachtet seine Wirtschaft für 1.500. Man könnte ihm jetzt 500 geben und für den Rest einen Wechsel. Darum seien Sie so gefällig, Matwej Wassiljewitsch, und leihen Sie mir die 500 Rubel. Ich will Ihnen 2% im Monat dafür zahlen.« »Woher soll ich denn das Geld nehmen?« meinte Matwej erstaunt. »Wieso glauben Sie, dass ich so viel Geld habe?« 2% im Monat, das ist vom Himmel gefallenes Geld für Sie«, erläuterte der Gendarm. »Solange es bei Ihnen still liegt, wird Ihr Geld doch nur von den Motten gefressen, ohne jeden Nutzen.« Bald darauf gingen die Gäste, und wieder wurde es still. Doch kaum hatte Jakow Iwanitsch begonnen, aufs Neue laut zu sprechen und zu singen, da erscholl hinter der Türe eine Stimme. »Väterchen, dürfte ich die Pferde nehmen, um nach Vedenjapino zu fahren?« Es war Matwej. Und wieder kam die alte Unruhe über Jakows Gemüt. »Welches wollen Sie denn nehmen?« fragte er, nachdem er kurz überlegt hatte. »Mit dem Braunen ist der Arbeiter fortgefahren, um das Schwein wegzubringen. Den Hengst aber brauche ich selber, um nach Schutejkino zu fahren, sobald ich hier fertig bin.« »Ja, wie kommt denn das, Väterchen, dass Sie über die Pferde bestimmen können und ich nicht?« fragte Matwej erzürnt. »Weil ich nicht spazieren fahren will, sondern geschäftlich zu tun habe.« »Alles hier gehört uns gemeinsam. Mithin gehören uns auch die Pferde gemeinsam. Und das müssten Sie allmählich begreifen, Vetterchen.« Es entstand ein Schweigen. Jakow betete nicht mehr und wartete, dass Matwej endlich von der Türe fortginge. »Vetterchen«, fuhr Matwej fort, »ich bin ein kranker Mensch. Ich will ja gar nichts von der Wirtschaft haben, Gott sei mit ihr. Besitzen Sie sie ruhig weiter. Aber geben Sie mir wenigstens einen kleinen Teil, damit ich mich in meiner Krankheit durchbringen kann. Geben Sie es mir, und ich werde gehen.« Jakow schwieg. Es war zwar sein sehnlichster Wunsch, von Matwej loszukommen, Geld jedoch wollte er ihm keines geben, denn sein ganzes Geld steckte im Geschäft. Zudem war es, seit das Geschlecht der Terechows hier saß, noch nie vorgekommen, dass Brüder jemals geteilt hätten. Teilen heißt bekanntlich meist zugrunde gehen. Jakow schwieg und wartete noch immer, ob Matwej nicht fortgehen wolle. Er schaute seine Schwester an, denn er fürchtete, dass sie sich einmischen würde und dass es am Ende aufs Neue ein solches Gekeife geben könnte wie am Morgen. Als Matwej endlich fortgegangen war, fuhr er im Gottesdienst fort. Aber er empfand kein Vergnügen mehr daran. Die tiefen Verbeugungen machten ihm nur den Kopf schwer. Es flimmerte ihm vor den Augen und es langweilte ihn, die eigene stille und klagende Stimme zu hören. Nachdem er mit Mühe und Not mit den Horen zu Ende gekommen war, begab er sich unzufrieden und verärgert nach Schutekino. Im vergangenen Herbst hatten die Erdarbeiter in der Nähe von Progonaja einen Grenzgraben aufgeworfen und während der Zeit in der Schenke Schulden in Höhe von 18 Rubel gemacht. Mithin war es notwendig, den Unternehmer in Schutekino zu erwischen und ihm das Geld abzunehmen. Schneestürme und Tauwetter hatten die Straße völlig verwüstet. Sie war voll von Löchern und an einzelnen Stellen kaum mehr befahrbar. Der Schnee an den Rändern führte abschüssig hinunter, so dass man auf der Straße wie auf einem schmalen Damm fuhr, und es war eine schwierige Aufgabe, einem entgegenkommenden Wagen auszuweichen. Schon seit dem frühen Morgen war der Himmel bedeckt und wehte ein frischer Wind. Eine lange Reihe von Fuhren kam ihm entgegen. Es waren Weiber, die Ziegel führten. Jakow musste vom Weg hinunter. Sein Pferd geriet bis an den Bauch in den Schnee. Der einspännige Schlitten neigte sich bedrohlich nach rechts über, so dass er selber, um nicht hinauszufallen, sich ganz nach links beugen und in dieser Stellung sitzen bleiben musste, solange die Fuhrwerke langsam an ihm vorüberzogen. Es war ihm unheimlich, allein im Feld zu bleiben. Er kehrte um und fuhr still hinter den Lastfuhren her. Die Weiber aber lachten über ihn und sprachen untereinander: »Der Gottesanbeter ist zurückgekommen.« Zu Hause hatte man infolge der Fastenzeit nichts gekocht und auch den Samowar nicht aufgestellt. Darum schien dieser Tag sehr lang zu sein. Längst schon hatte Jakow Iwanitsch das Pferd in den Stall gebracht. Er hatte auch bereits das Mehl zum Bahnhof geschickt und zweimal versucht, den Psalter zu lesen. Aber immer noch wollte es nicht Abend werden. Aglaja hatte derweilen sämtliche Fußböden gescheuert und kramte vor lauter Nichtstun in ihrer Truhe, deren Deckel inwendig ganz mit Flaschenetiketten beklebt war. Traurig und hungrig saß Matwej in seiner Kammer und las. Zuweilen erhob er sich, schritt an den holländischen Ofen heran und betrachtete aufmerksam die Kacheln, da sie ihn an seine Fabrik erinnerten. Um diese Zeit kamen der Gendarm und Sergei Nikanoritsch aufs Neue zu Matwej. Jakow Iwanitsch musste daran denken, dass diese Menschen keinerlei Glauben hätten und dass dennoch dieser Umstand sie nicht im geringsten beunruhige. Und er erschien ihm auf einmal das ganze Leben so sonderbar sinnlos und ausweglos wie das eines Hundes. Ohne die Mütze aufzusetzen, ging er ein wenig auf dem Hof auf und ab und schritt darauf auf die Landstraße hinaus und ballte die Fäuste. Der Schnee fiel in großen Flocken. Sein Bart wehte im Winde. Unablässig warf er den Kopf zurück, denn irgendetwas Unbestimmtes drückte ihn auf Kopf und Schultern, ganz so, als hockten Dämonen darauf. Und es war ihm, als wäre nicht er es, der hier auf der Landstraße schritt, sondern ein Tier, ein gewaltiges, furchtbares Raubtier, und das, wenn er jetzt aufschrie, seine Stimme wie ein Geheul über Feld und Wald hinschwingen und alles im Umkreis erschrecken müsste. Als er einige Zeit darauf wieder ins Haus zurückkehrte, war der Gendarm bereits verschwunden. Der Bahnhofsrestaurateur aber saß noch immer in Matwejs Zimmer und zählte etwas auf dem Rechenbrett. Er war auch früher schon häufig, fast jeden Tag, in der Schankwirtschaft gewesen. Vormals hatte er Jakow Iwanitsch besucht, doch kam er in der letzten Zeit immer nur noch zu Matwej. Er hatte stets etwas auf dem Rechenbrett zu rechnen, wobei sein Antlitz einen angestrengten Ausdruck annahm und stark schwitzte. Oder er bat um Geld. Oder aber er erzählte, seinen Backenbart streichend, von jener Zeit, da er auf dem erstklassigen Bahnhof Bohlen für die Herrenoffiziere zubereitet und, wenn es ein Festessen gab, selber die Sterletsuppe in die Teller gegossen hatte. Nichts außer Bahnhofsrestaurants interessierte ihn mehr auf dieser Welt. Und sein einziges Gesprächsthema waren nur noch Speisen, Service und Weine. Als er einmal einer jungen Frau, die gerade ihr Kind an der Brust nährte, den Tee servierte, hatte er, um ihr etwas Verbindliches zu sagen, folgende Worte gebraucht. »Die Brust der Mutter ist das Restaurant für den Säugling.« Da er jetzt in Matveys Zimmer saß und mit dem Rechenbrett beschäftigt war, bat er ihn wieder um Geld. Er sagte, dass es ihm unmöglich wäre, sich länger auf Progonaja zu halten, und wiederholte mehrfach mit einem so kläglichen Tonfall, als wollte er weinen, »Wohin soll ich denn gehen? Wohin soll ich jetzt noch gehen? Sagen Sie mir das bitte!« Kurze Zeit darauf ging Matwej in die Küche, um einige gekochte Kartoffeln zu säubern, die er sich vermutlich von gestern aufgehoben hatte. Da alles im Hause still war, nahm Jakow Iwanitsch an, dass der Restaurateur schon fortgegangen sei. Es war höchste Zeit, mit dem Abendgottesdienst zu beginnen. Er rief Aglaja herbei und begann, da er dachte, dass niemand im Hause sei, ohne Scheu laut zu singen. Er sang und sprach, aber in seinen Gedanken waren ganz andere Worte. »Herr, vergib mir. Herr, beschütze mich.« Und verbeugte sich hierbei unablässig tief bis zur Erde, fast so, als wäre es eine Absicht, sich müde zu machen, und schüttelte außerdem so heftig den Kopf, dass Aglaja ihn unwillkürlich erstaunt ansah. Er fürchtete, Matwej könnte gleich eintreten. Ja, er war überzeugt davon, dass er es tun würde, und fühlte einen Zorn gegen ihn aufsteigen, den er weder durch das Gebet noch durch die rastlosen Verbeugungen zu bezwingen vermochte. Matwej saß in der Küche vor einem Schälchen mit Kartoffeln und aß. Dort selbst saßen neben dem Ofen Aglaja und Daschutka und spulten Garn auf. Zwischen dem Ofen und dem Tisch, an dem Matwej saß, war ein Bügelbrett aufgestellt, auf dem ein kaltes Bügeleisen stand. »Base«, bat Matwej, »wollen Sie mir bitte noch ein wenig Öl geben?« »Wer darf an solch einem Tag Öl essen?«, fragte Aglaja. »Ich bin kein Mönch, Base, sondern ein gewöhnlicher Mensch. Und da es mit meiner Gesundheit nicht weit her ist, darf ich nicht nur Öl, sondern auch Milch haben.« »Ja, freilich. Bei euch auf der Fabrik ist eben alles erlaubt.« Aglaja nahm die Flasche mit Fastenöl vom Regal und stellte sie derb aufsetzend vor Matwej hin. Ein boshaftes Lächeln flog über ihr Gesicht, denn sie freute sich augenscheinlich darüber, dass er solch ein Sünder war. »Ich sage dir aber, dass es nicht erlaubt ist, Öl zu nehmen«, schrie Jakow. Aglaja und Daschutka erbebten. Matwej jedoch goss, als hätte er nichts gehört, das Öl in sein Schälchen und fuhr fort zu essen. »Ich sage dir aber, dass es dir nicht erlaubt ist, Öl zu nehmen«, schrie Jakow noch lauter, wurde feuerrot und packte plötzlich das Schälchen, hob es hoch auf und warf es so heftig zu Boden, dass die Splitter umherflogen. »Untersteh dich nicht zu sprechen«, schrie er mit völlig entstellter Stimme, obwohl Matwej keine Silbe gesagt hatte. »Untersteh dich nicht«, wiederholte er und schlug mit der Faust auf den Tisch. Matwej erblasste und stand auf. »Vetterchen«, sagte er und fuhr fort zu kauen. »Vetterchen, kommen Sie zur Vernunft.« »Pack dich augenblicks aus meinem Hause«, schrie Jakow. Matwejs runzliges Gesicht war ihm plötzlich unerträglich geworden, und ebenso seine Stimme wie auch die Krümchen, die in seinem Schnurrbart hingen, und auch der Umstand, dass er kaute. »Pack dich, sag ich dir!« »Vetterchen, beruhigen Sie sich. Der Hochmut des Teufels spricht aus Ihnen.« »Schweig!« Jakow stampfte mit den Füßen. »Pack dich fort, du Teufel!« »Wenn Sie es schon wissen wollen«, sprach Matwej laut weiter, denn er begann sich jetzt zu ärgern. »Sie sind ein Gottesleugner und ein Heide. Unselige Geister halten das Licht der Wahrheit vor Ihnen verborgen, und Ihr Gebet ist nicht wohlgefällig. Bereuen Sie, solange es noch nicht zu spät ist. Schrecklich ist der Tod des Verstockten. Bereuen Sie, Vetterchen!« Jakob packte ihn an den Schultern und zog ihn hinter dem Tisch hervor. Matwej wurde noch blasser und murmelte verwirrt und erschrocken, »Ja, was soll denn das? Was soll denn das?« und stemmte sich dagegen und mühte sich vergebens, aus den Händen Jakobs loszukommen. Er packte hierbei unversehens dessen Hemd in der Halsgegend und zerriss ihm den Kragen. Aglaja dagegen glaubte, er hätte Jakob schlagen wollen, schrie auf, ergriff die Flasche mit dem Fastenöl und schlug damit aus aller Kraft dem verhassten Vetter auf den Hinterkopf. Matwej taumelte. Im gleichen Augenblick jedoch nahm sein Gesicht einen ruhigen und gleichmütigen Ausdruck an. Allein der übermäßig erregte Jakob, dem es Vergnügen bereitet hatte zu hören, wie die Flasche den Kopf berührend gekracht hatte, als ob sie lebendig wäre, ließ ihn nicht zu Boden stürzen, sondern zeigte Aglaja, schwer atmend, einige Male, er konnte sich daran noch gut erinnern, mit dem Finger das Bügeleisen. Indes erst als Blut über seine Hände floss und da Schutkas lautes Weinen ertönte, erst als das Bügelbrett zu Boden stürzte und Matwejs Körper schwer darüber hinfiel, ließ die Wut in Jakob nach, denn jetzt erst begriff er, was geschehen war. »Mag er verrecken, der Fabrikhengst«, meinte Aglaja mit der heftigsten Abscheu und hielt immer noch das Bügeleisen in der Hand. Ihr weißes, blutbeflecktes Halstuch war ihr auf die Schultern herabgeglitten und ihre grauen Haare hatten sich gelöst. »Recht ist ihm geschehen!« Alles war furchtbar. Der Schutka saß auf dem Fußboden neben dem Ofen und hielt immer noch das Garn in Händen. Sie wimmerte, schwankte mit dem Oberkörper hin und her und sprach bei jedem Schwanken, »Harren! Harren!« Am schrecklichsten aber war Jakob der Anblick der im Blut schwimmenden gekochten Kartoffeln, auf die zu treten er sich fürchtete. Allein es war noch etwas da, etwas noch viel Grauenhafteres, das wie ein schwerer Alpdruck auf ihm lastete und das ihm gefährlicher als das andere erschien und das er dennoch im ersten Augenblick nicht einmal ganz fassen konnte. Das war der Restaurateur Sergei Nikanoritsch, der mit dem Rechenbrett in der Hand furchtbar blass auf der Schwelle stand und mit Entsetzen die Vorgänge in der Küche betrachtete. Erst als er sich umdrehte und schnell durch den Flur nach draußen ging, begriff Jakob, wer es gewesen war, und folgte ihm. Während er ging, putzte er sich die Hände mit Schnee rein und überlegte. Ihm kam der Gedanke, dass der Arbeiter um Erlaubnis gebeten hatte, die Nacht zu Hause im Dorf verbringen zu dürfen und schon längst fortgegangen war. Gestern hatten sie zudem ein Schwein geschlachtet. Der Schnee vor dem Hause war voller großer Blutflecken. Blut hatte auch den Schlitten beschmutzt und sogar den einen Rand des Brunnenkastens, so dass keiner Verdacht schöpfen konnte, wenn Jakob und seine Angehörigen jetzt voll Blut waren. Es war schon quälend genug, den Mord verbergen zu müssen, aber der Gedanke, dass nun der Stationsgendarm pfeifend und spöttisch lächelnd kommen würde und mit ihm die Bauern, die Jakob und Aglaja kräftig fesseln und sie im Triumph zum Gemeindeamt und von dort zur Stadt bringen würden und den ganzen Weg über immer wieder auf sie hinweisen und vergnügt sprechen würden, da führt man die Gottesanbeter. Dies war Jakob noch quälender als alles andere. Und in seinem Kopf war nur noch der Wunsch, irgendwie die Zeit hinauszuziehen, um diese Schmach nicht jetzt gleich erleben zu müssen, sondern irgendwann später. »Ich kann Ihnen 1000 Rubel borgen«, sagte er, als er Sergei Nikanoritsch erreicht hatte. »Wenn Sie es jemand sagen, hat keiner Nutzen davon. Den Toten kann man ja doch nicht wieder lebendig machen.« Er vermochte kaum mit dem Restaurateur, der, ohne sich umzuschauen, immer schneller ging, Schritt zu halten. Allein er fuhr dennoch fort. »Ich könnte Ihnen vielleicht auch 1500 geben.« Er blieb stehen, um Atem zu schöpfen. Sergei Nikanoritsch jedoch ging mit dem gleichen schnellen Schritt weiter, denn er fürchtete offenbar, dass jener am Ende auch ihn totschlagen könnte. Erst als er den Übergang bereits passiert und auf der Landstraße, die von dem Übergang zum Bahnhof führte, die Hälfte des Weges zurückgelegt hatte, blickte er sich flüchtig um und ging etwas langsamer. Auf dem Bahnhof und längs der Eisenbahnlinie brannten bereits die roten und grünen Lichter. Der Wind hatte nachgelassen, aber immer noch fiel der Schnee in großen Flocken und der Weg war ganz weiß. Sergei Nikanoritsch machte, als er das Bahnhofsgebäude fast erreicht hatte, Halt, dachte eine Minute lang nach und kehrte dann entschieden um. Es war inzwischen völlig Nacht geworden. »Also gut, denn. Geben Sie mir 1.500, Jakow Iwanitsch«, sagte er leise und am ganzen Körper bebend. »Ich bin einverstanden.« Jakow Iwanitschs Geld lag in der Stadtbank. Einen Teil hatte er auch gegen Pfandverschreibungen ausgeliehen, so dass er zu Hause immer nur wenig Geld zur Hand hatte, gerade nur so viel, wie er für seinen Handel benötigte. Als er die Küche betrat, suchte er nach dem Zündholzkästchen und sah, während das Schwefelhölzchen mit blauer Flamme flackerte, Matveis Körper, der wie zuvor auf dem Fußboden neben dem Tisch lag und über dem jetzt ein weißes Leinentuch lag. Er bemerkte außerdem die Stiefel, die unterhalb des Tuches hervorragten. Ein Heimchen zirpte. Aglaja und Daschutka hatten die Wohnung verlassen. Beide saßen still in der Schankwirtschaft hinter der Theke und spulten schweigsam Garn auf. Jakow Iwanitsch zündete ein Lämpchen an und ging damit in sein Zimmer. Dort zog er unter dem Bett den Kasten hervor, in welchem er sein Geld aufbewahrte. Er fand darin gegen 420 Rubel in lauter kleinen Scheinen und noch etwa 35 Rubel in Silber. Von dem Papiergeld ging ein schwerer und widerlicher Geruch aus. Jakow Iwanitsch steckte das Geld in seine Mütze und ging auf den Hof und gleich darauf durchs Tor auf die Landstraße. Er schaute sich beständig um, allein nirgends vermochte er den Restaurateur zu erblicken. »Hopp!« schrie Jakow. Eine dunkle Gestalt trennte sich bei dem Übergang vom Schlagbaum und trat zögernd an ihn heran. »Warum gehen Sie denn immer herum?« meinte Jakow verärgert, als er den Restaurateur erkannte. »Hier haben Sie das Geld. Es fehlt noch ein wenig, dann wären es 500. Ich hatte nicht mehr zu Hause.« »Schon gut. Ich danke Ihnen sehr«, murmelte Sergei Nikanoritsch, griff gierig nach dem Gelde und stopfte es sich in die Taschen. Er bebte am ganzen Körper, was man, obwohl es ringsum dunkel war, gut bemerken konnte. »Und was Sie betrifft, Jakow Iwanitsch, Sie können ganz beruhigt sein. Wozu sollte ich plaudern? Es geht mich gar nichts an. Ich war da und bin fortgegangen. Ich weiß sozusagen von nichts und ahne auch nichts.« Und mit einem Seufzer fügte er hinzu, »O, über das verdammte Leben!« Sie standen noch einen Augenblick stumm da und blickten einander nicht an. »Warum musste das nur geschehen, wegen solcher Kleinigkeiten? Gott weiß wieso«, meinte schließlich schaudernd der Restaurateur. »Ich saß ganz harmlos da und rechnete. Da hörte ich plötzlich Lärm. Ich schaute durch die Tür. Sie aber hatten derweil wegen dem Fastenöl...« »Wo ist er jetzt?« »Er liegt noch immer in der Küche. Sie müssen ihn fortschaffen. Worauf warten Sie noch?« Jakow begleitete ihn schweigend bis zum Bahnhofsgebäude und kehrte darauf nach Hause zurück. Dort spannte er das Pferd ein, um Matveis Körper nach Limarowo zu schaffen. Er hatte sich entschlossen, ihn in den Wald von Limarowo zu bringen und ihn dort auf der Landstraße zu lassen, denn er wollte den Leuten sagen, dass Matwej nach Vedenjapino gegangen sei und nicht zurückgekommen wäre, damit alle denken sollten, dass irgendwelche Landstreicher ihn erschlagen hätten. Er wusste allerdings, dass er hiermit niemand auf die Dauer betrügen könnte. Aber er musste sich jetzt bewegen, etwas tun und geschäftig sein. Denn das war weniger quälend, als still dazusitzen und zu warten. Er rief nach Daschutka und schaffte mit ihr zusammen Matveis Körper fort. Aglaja blieb zu Hause und säuberte die Küche. Als Jakow und Daschutka zurückkehrten, wurden sie bei der Überfahrt von dem herabgelassenen Schlagbaum aufgehalten. Ein langer Güterzug, der von zwei Lokomotiven gezogen wurde, fuhr schwer stampfend vorüber. Aus den Schornsteinen flogen Funkengarben purpurroten Feuers. Als die vordere Lokomotive die Überfahrt erreicht hatte, von der aus der Bahnhof sichtbar wurde, gab sie ein durchdringendes Signal. »Sie pfeift«, bemerkte der Schuttger. Endlich war der Zug vorüber und langsam zog der Wächter den Schlagbaum auf. »Bist du das, Jakow Iwanitsch?« fragte er. »Ich hab dich nicht erkannt. Du wirst also reich werden.« Als sie bald darauf das Haus erreicht hatten, war es höchste Zeit, schlafen zu gehen. Aglaja und der Schuttger hatten sich ihre Betten auf dem Fußboden in der Teestube gemacht und legten sich nebeneinander. Jakow streckte sich auf der Bank aus. Diesmal wurde, bevor sie sich zur Ruhe begaben, nicht gebetet, und sie zündeten auch nicht die Lämpchen an. Alle drei konnten in dieser Nacht nicht schlafen, doch keiner von ihnen sprach ein Wort, und es war ihnen die ganze Nacht über, als schritte jemand im leeren Stockwerk über ihnen auf und ab. Zwei Tage darauf kamen der Untersuchungsrichter und der Vorsteher der Landpolizei aus der Stadt und gingen daran, zunächst Matwejs Zimmer zu durchsuchen und danach die ganze Schenke. Jakow wurde als erster verhört. Er sagte aus, dass Matwej am Montag gegen Abend nach Vedenjapino gegangen sei, um sich zum Abendmahl vorzubereiten, und dass ihn vermutlich die Holzsäger, die zurzeit in der Nähe der Eisenbahnlinie arbeiteten, erschlagen hätten. Als aber der Untersuchungsrichter ihm die Frage vorlegte, wieso man Matwej auf der Landstraße gefunden hätte, seine Mütze aber zu Hause, ob er etwa nach Vedenjapino ohne Mütze gegangen sei und wieso es möglich sei, dass man auf dem Schnee rings um den Körper keinen Blutstropfen gesehen hätte, obwohl sein ganzer Schädel zertrümmert war und sein Gesicht und seine Brust schwarz von getrocknetem Blut, wurde Jakow ganz verwirrt und entgegnete nur, »Das kann ich nicht wissen.« Und so kam denn das, was Jakow am meisten befürchtet hatte. Der Gendarm erschien. In der Betkammer rauchte der Polizeileutnant, und Aglaja stürzte sich keifend auf ihn und beschimpfte sogar den Vorsteher der Landpolizei. Und als kurz darauf Jakow und Aglaja gefesselt aus dem Hause geführt wurden, drängten sich die Bauern vor dem Tore und sprachen, »Da führt man den Gottesanbeter!« Und es schien, als freuten sich alle darüber. Der Gendarm sagte beim Verhör aus, dass Jakow und Aglaja den Matwej getötet hätten, um das Erbe nicht mit ihm zu teilen, und dass Matwej selber Geld gehabt hätte und dass, wenn man es nicht bei ihm gefunden, Jakow und Aglaja es ihm augenscheinlich abgenommen hätten. Auch der Schuttger wurde verhört. Sie sagte, dass Onkel Matwej und Tante Aglaja jeden Tag gestritten hätten und dass es manchmal wegen des Geldes fast zu Schlägen gekommen wäre und dass der Onkel sicherlich reich gewesen sein müsste, da er sogar irgendeinem Seelchen 900 Rubel geschenkt hätte. Der Schuttger blieb allein in der Schenke zurück. Kein Mensch kam mehr hin, um Tee oder Schnaps zu trinken, und so hauste sie denn einsam in den Zimmern und trank den Honigmet und aß Brezeln dazu. Als aber einige Tage darauf der Wächter bei dem Übergang vernommen wurde, sagte er aus, dass er am Montag spätabends gesehen hätte, wie Jakow mit der Schutka aus Limarowo zurückgekehrt wären. Daraufhin wurde auch der Schutka verhaftet, in die Stadt gebracht und ins Gefängnis gesetzt. Bald darauf entnahm man einer Aussage Aglajas, dass Sergei Nikanoritsch beim Mord zugegen gewesen sei. Es fand eine Haussuchung bei ihm statt, und man fand an einem ungewöhnlichen Orte Geld, und zwar in einem Filzstiefel, den er unter dem Ofen versteckt hatte. So wurde denn auch er verhaftet und in die Stadt gebracht. Nach 11 Monaten fand die Verhandlung statt. Jakow Iwanitsch war während der Zeit alt geworden. Er war sehr abgemagert und sprach leise, wie ein Schwerkranker. Er fühlte sich schwach und gedemütigt und hatte irgendwie den Eindruck, dass er kleiner sei als alle die anderen Menschen. Es war fast so, als wäre seine Seele durch die Gewissensbisse und Fantasien, die ihn auch im Gefängnis nicht verlassen wollten, gealtert und dabei hager geworden, genauso wie sein Leib. Als die Rede darauf kam, dass er nicht mehr in die Kirche ginge, fragte ihn der Vorsitzende: »Sind Sie ein Sektierer?« »Das kann ich nicht wissen«, entgegnete er. Er war bereits völlig ohne Glauben. Er wusste nichts mehr und fasste nichts mehr. Sein vormaliger Glaube war ihm jetzt widerwärtig geworden und schien ihm sinnlos und voller Dunkelheit zu sein. Aglaya dagegen war keineswegs demütig geworden. Sie fuhr immer noch fort, den verstorbenen Matwej zu beschimpfen und gab ihm an all ihrem Unglück die ganze Schuld. Sergei Nikanoritsch trug anstelle eines Backenbartes einen Vollbart. Als das Gericht ihn verhörte, schwitzte er und wurde rot. Er schämte sich offenbar, dass er den grauen Gefangenenkittel tragen musste. Allein auch darüber schämte er sich, dass er auf der gleichen Bank mit den einfachen Bauern sitzen musste. Er versuchte, sich ungeschickt zu rechtfertigen und bekam, als er sich Mühe gab, zu beweisen, dass er in der Schenke seit mehr als Jahresfrist nicht verkehrt hatte, mit den Zeugen Streit, weswegen er von den anwesenden Zuhörern weidlich ausgelacht wurde. Daschutka war während des Aufenthaltes im Gefängnis geradezu dick geworden. Sie begriff keine einzige der Fragen, die ihr vorgelegt wurden, und sagte nichts als dieses, dass sie, als der Onkel Matwej erschlagen wurde, sich sehr erschrocken hätte. Das war aber auch alles. Alle vier wurden für schuldig befunden, den Mord aus eigennützigen Gründen verübt zu haben. Jakow Iwanitsch wurde zu Zuchthaus und Sträflingsarbeiten für die Dauer von 20 Jahren verurteilt. Aglaya zu 13,5 Jahren, Sergei Nikanoritsch zu 10 und Daschutka zu 6. Ein ausländischer Dampfer legte an der Reede von Due auf der Insel Sachalin spätabends an und wünschte, Kohlen zu fassen. Man bat zwar den Kapitän, bis zum Morgen damit zu warten, aber er wollte auch nicht einmal eine Stunde länger warten, denn er sagte, dass, wenn in der Nacht das Wetter schlecht würde, er am Ende genötigt sein würde, ohne Kohlen ins Meer zu gehen. In der Tatarenstraße geschieht es nämlich häufig, dass das Wetter in einer halben Stunde völlig umschlägt, und dann können die Ufer von Sachalin gefährlich werden. Zudem wehte bereits ein frischer Wind, der gehörige Wellen aufwarf. Aus dem Wojewodenkerker, dem allerunfreundlichsten und finstersten von den Kerkern auf Sachalin, wurde ein Trupp Zuchthäusler ins Bergwerk gejagt. Ihre Aufgabe war, eine Barke mit Kohlen vollzuladen, die darauf von einem Dampfkutter zum Dampfer, der mehr als eine halbe Werst vom Ufer vor Anker gegangen war, geschleppt werden musste, und dort die Kohlen auf den Dampfer zu verladen. Eine qualvolle Arbeit, da bei hoher See diese Barken unablässig an den Dampfer geschleudert werden und die Arbeiter sich vor Seekrankheit kaum mehr auf den Füßen halten können. Die Zuchthäusler, die man aus dem Schlaf gerissen hatte, schleppten sich schläfrig am Ufer hin, stolperten in der Dunkelheit und klirrten mit ihren Ketten. Jakow Iwanitsch befand sich in diesem Trupp. Die Zuchthäusler hatten ihm seines langen Bartes wegen den Spitznamen Birkenbesen gegeben. Seinen Vor- und Nachnamen kannte schon längst keiner mehr. Man nannte ihn nur noch schlechtweg Jaschka. Er war hier nicht besonders gut angeschrieben, denn 3 Monate, nachdem er in der Strafanstalt untergebracht worden war, hatte er eine so starke und unbezwingliche Sehnsucht nach der Heimat verspürt, dass er der Versuchung unterlag und einen Fluchtversuch machte. Man erwischte ihn freilich bald und verurteilte ihn zu lebenslänglichem Zuchthaus und gab ihm außerdem noch 40 Peitschenhiebe. Noch 2-mal wurde er mit Ruten gezüchtigt, da er Gefangenenkleidung verschleudert haben sollte, obwohl beide Male die Kleider ihm gestohlen worden waren. Sein Heimweh begann in dem Augenblick, als er auf der Fahrt von Odessa nachts im Sträflingszuge auf der Eisenbahnstation Progonaja hielt. Jakow presste sich ans Fenster und bemühte sich, sein vormaliges Haus zu erblicken, doch er konnte es im Dunkeln nicht sehen. Niemand war da, mit dem er von der Heimat hätte sprechen können. Seine Schwester Aglaja war irgendwohin nach Sibirien verbannt worden und er wusste nicht, wo sie sich jetzt aufhielt. Daschutka befand sich freilich auch auf Sachalin, aber man hatte sie einem Ansiedler in einer fernen Ortschaft zugeteilt. Er hatte schon lange nichts mehr von ihr erfahren und nur einmal von einem Ansiedler, den man in den Wojewodenkerker gesteckt hatte, gehört, dass Daschutka bereits 3 Kinder zur Welt gebracht hätte. Sergei Nikanoritsch bekleidete einen Posten als Kammerdiener dort selbst in Due bei einem Beamten. Allein es war wenig Hoffnung, ihn jemals wiederzusehen, denn er schämte sich seiner Bekanntschaft mit Zuchthäuslern aus niederem Stande. Der Trupp gelangte zum Bergwerk und wartete auf der Rede. Einige meinten, dass aus dem Verladen wohl nichts werden würde, da das Wetter immer schlechter würde und der Dampfer gewiss die Absicht hätte, ins Meer zu gehen. 3 Lichter waren sichtbar. Das eine von ihnen bewegte sich. Das war der Dampfkutter, der zum Dampfer fuhr und jetzt, wie es schien, bereits zurückkehrte, um mitzuteilen, ob es Arbeit geben würde oder nicht. Jakow Iwanitsch schaute, sich fest in seinen kurzen, abgerissenen Halbpelz hüllend und vor Herbstkälte und Meeresfeuchtigkeit zitternd, starr und ohne mit den Augen zu blinzeln, nach der Richtung, in der seine Heimat lag. Seit jener Zeit, da er im gemeinsamen Kerker mit den verschiedensten Leuten, die von allen Enden herbeigetrieben worden waren, lebte, mit Russen, Ukrainern, Tataren, Georgiern, Chinesen, Finnländern, Zigeunern, Juden, und seit der Zeit, da er, ihren Gesprächen lauschend, all ihre Leiden miterlebt, hatte er wieder gelernt, sich zu Gott aufzuschwingen. Und ihm war, dass er nun endlich den wahrhaften Glauben gefunden hätte, jenen nämlich, den er so lange ersehnt und den sein ganzes Geschlecht, beginnend mit der Anin Avdotja, so lange gesucht und nicht gefunden hatte. Jetzt wusste er alles und begriff, wo Gott war und wie man ihm dienen müsse. Und nur eines war ihm unverständlich: warum das Los der Menschen so verschiedenartig sein musste. Warum dieser einfache Glaube, den einige von Gott gleichzeitig mit dem Leben als Geschenk erhalten, von anderen mit solchen Opfern erkämpft werden muss, dass einem jeden von all diesem Grauen und all den Leiden, die sich augenscheinlich ohne Unterbrechung bis an das Lebensende fortsetzen, die Hände und Füße zittern wie nur dem schlimmsten Trinker. Angestrengt schaute er in die Finsternis, und ihm war, als erblicke er die Heimat durch Tausende von Werst voller Dunkel, sein Gouvernement, seinen Kreis und schließlich auch Progonaja. Und als sehe er die Dunkelheit, die Rohheit, die Herzlosigkeit und die stumpfe, finstere und viehische Gleichgültigkeit der Menschen, die er dort zurückgelassen hatte. Tränen trübten seine Augen, aber immer noch schaute er dorthin in die Ferne, in der kaum bemerkbar die weißen Lichter des Dampfers glitzerten. Und Heimweh nagte an seinem Herzen. Und der Wunsch stieg auf, heimzukehren, zu leben, allen von dem neuen Glauben zu erzählen und wenigstens einen Menschen vor dem Verderben zu bewahren oder zumindest einen einzigen Tag ohne diese Qualen zu leben. Der Kutter legte an und der Aufseher erklärte laut, dass aus dem Verladen der Kohlen nichts werden würde. »Zurück«, befahl er, »stillgestanden!« Man konnte hören, wie die Ankerkette auf dem Dampfer emporgewunden wurde. Ein heftiger und durchdringender Wind setzte ein. Und irgendwo oben auf dem steilen Ufer stöhnten die Bäume. Augenscheinlich begann ein Sturm.